Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und ich kann hier gleich schon mal ankündigen, danke Robin Blase und danke auch an unsere Zuhörer. Du hast letzte Woche nur ganz kurz erwähnt, dass ich meinen Webvideopreis weggeschmissen habe und dass man das doch bei Wikipedia ändern könnte, bei meinem Wikipedia-Eintrag. Ja, und wer hätte gedacht, dass da die Leute wirklich, ich glaube, 10 Sekunden danach waren schon die ersten Leute, die das geändert hatten. Ich glaube, aktuell ist es wieder gelöscht, weil es, ich weiß nicht, ob Wikipedia dann... Qualitätskontrolle hat gesagt, das kann nicht sein. Ja, dass der den Webvideopreis weggeschmissen hat. Ja, also sowas, du sagst eine Sache und die Leute folgen. Unter anderem auch, kauft doch mal Tickets, haben wir letzte Woche gemacht. Nämlich, wir starten unsere eigene Tour. Im Oktober hatten wir groß angekündigt und da haben ganz viele uns auch schon geschrieben, dass sie sich Tickets gesichert haben. Ja, also besonders Köln ja. Geht's richtig ab. Also da schnell zuschlagen. Wahrscheinlich, weil das Einzugsgebiet riesig, ne? Wirklich groß ja. ist. Ja. Hier in Berlin sind die Leute, die sind satt, die wissen schon, aber auch hier in Berlin. Aber auch da im Vergleich zur letzten Show einiges mehr schon verkauft. Also ja, Hashtag Werbung, wenn ihr noch Tickets wollt. Jetzt inzwischen gibt es die auch überall. Also nicht nur bei Eventim, sondern überall, wo es Tickets gibt, gibt es Tickets für die Lästerschwestern-Show. Es gab da irgendwie dieses komische Ding, weil für Österreich gab es nochmal einen eigenen Ticketing. Ja. OE-Tickets, denn wenn du über Eventim gekauft hast, hat das irgendwie 31 Euro gekostet. Ja. Das ist sehr skurril, aber ja. Holt es euch daher lieber da. Oder das liegt, glaube ich, an irgendwelchen Steuersachen oder so. Es gibt auch ein weiteres ganz wichtiges Update, und zwar meine Klimaanlage wurde gecancelt. Die haben einfach, nachdem sie ja das Datum immer weiter verschoben haben, haben sie es direkt abgebrochen. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an Otto. Ja. Die haben sofort geliefert. Die haben sofort und jetzt geliefert. Haben wir tatsächlich diese Woche lang eine Klimaanlage und alle überleben. Das ist ganz toll. Alle überleben. Weißt du, wo die Leute überhaupt nicht überlebt haben? In Tschernobyl. Also zumindest Werbung. Also zumindest die vor Ort waren. Das weiß ich so gut, weil natürlich haben wir darüber in der Schule gesprochen. Aber ich habe gerade auch dank Sky Tschernobyl geguckt. Und das ist jetzt tatsächlich ein Zufall. Sky hat uns nämlich angefragt, machen sie ja immer wieder, dass wir zu einer ihrer Serien was sprechen, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich direkt, als Robin mir das vorschlug, gesagt, ja, da müssen wir unbedingt drüber reden, weil das habe ich neulich in einem Rutsch durchgeguckt. Also ich bin jetzt die Tage auf Mallorca gewesen im Urlaub mit Hand of Blood und seiner Crew, der assigste Urlaub, den ich je erlebt habe. Und von Urlaub kann man eigentlich schon gar nicht mehr sprechen, aber vorher, in der Nacht vorher, habe ich wirklich 1,5 Stunden geschlafen, weil ich habe dann kurz an dem Abend davor hatte ich Koffer gepackt und dachte so, ach, guckst du mal noch die zweite Folge Tschernobyl. Die erste hatte ich in der Nacht zuvor schon geschaut, war schon super hyped. Dann habe ich das Ding komplett durchgeguckt und dachte dann so um 5.30 Uhr so, scheiße, du musst ja in 1,5 Stunden am Flughafen sein, und habe mich dann nochmal hingelegt. Es ist tatsächlich auch die am besten bewertetste Serie in der Geschichte. Also auf IMDb. Also ob es die beste Serie aller Zeiten ist, ne, das ist glaube ich, jedermanns Geschmacksfrage. Aber muss sagen, das ist vom Produktionsstandard, von der Art und Weise, wie es erzählt wird und von der generellen Stimmung eine der krassesten Serien, die ich je gesehen habe. Also gerade die erste Folge, wo das tatsächliche Unglück dann auch so skizziert wird, dachte ich so, also die Bilder, die Musik, die auch die Schauspielleistungen, also dieses ganze... Das hat was unfassbar Bedrückendes und rückt irgendwie dieses Ereignis, was für uns alle ja sehr entfernt irgendwie wirkte, in so ein ganz anderes Licht, weil du da erst merkst, wie nah am Rand der Zerstörung Europa zu einem gewissen Zeitpunkt stand. Und das finde ich sehr krass porträtiert in dieser Serie, die euch bei Sky... Genau, im Sky-Ticket, jetzt der erste Monat für nur 4,99. Sky-Ticket kennt ihr ja, das ist monatlich kündbar. Ihr könnt damit auf allen Geräten das streamen, natürlich auch in Originalsprache, wenn ihr das wollt. Und ja, für 4,99 könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Tschernobyl gucken, aber natürlich nicht nur Tschernobyl, sondern auch Game of Thrones zum Beispiel, die letzte Staffel. Oder anderen Sky Originals und alles andere. Da war es ja zum Beispiel so, dass Tschernobyl extrem davon profitiert hat, dass quasi nach der auf HBO, damals war es so, als die achte Staffel lief, kam immer vorher, nachher, zwischendrin Werbung für Tschernobyl. Und da haben schon die Ersten gescherzt, so, naja, wahrscheinlich wird das viel besser, so viel wie Werbung, wie die machen. Und es ist deutlich besser als die achte Staffel von Game of Thrones. Also lasst euch das nicht entgehen. Da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das zu holen. Und das, das sage ich als jemand, der normalerweise sich solche Werbeaufrufe eigentlich nicht macht. Aber da, ne, David Hein hat's approved. Ja, also ich finde es, du hast es auch noch nicht gesehen, ich hab's noch nicht gesehen. Mach das. Muss ich jetzt auf jeden Fall mit dem Sky-Ticket nachholen. Ich finde es faszinierend, die Geschichte von dem Typen, der Showrunner ist. Hast du das mitbekommen? Nur so am Rande. Also das ist so ein Typ, der wohl ganz fasziniert von der tatsächlichen Katastrophe war und aber noch nie ein Drehbuch geschrieben hatte, oder? Doch, doch. Der Typ hinter Tschernobyl, das ist Craig Mazin. Unter anderem bekannt für Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie, Hangover 2 und Hangover 3. Gott. Und Huntsman and the Ice Queen. Also der hat quasi, die Geschichte von diesem Typen ist quasi nur schlechte IMDb und Rotten Tomato Scores und dann den höchsten aller Zeiten. Das ist wirklich einfach. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie gelesen, dass der sein Leben lang von dieser Katastrophe fasziniert war. Und das merkt man dann auch. Ja, ja, ja. Das Drehbuch ist wirklich so knallhart durchkonzipiert und auch so clever zugespitzt. Ja. Wenn er mal dieselbe Leidenschaft für Scary Movies gehabt hätte, dann wären Scary Movie 3 und 4 bessere Filme geworden. Ja, wobei, ja, ja, ich glaube, unter keinen Umständen wäre besser geworden. Ja, ja, also sky.lästerschwestern.com, Lästerschwestern mit Ä. Da könnt ihr es ausprobieren. Und jetzt kommen wir von der Werbung direkt zu einer Influencerin, die überhaupt keine gute Werbung gemacht hat. Nämlich die Instagram-Influencerin Ari mit 2i. Die ist 18, hat 2,6 Millionen Follower. Und die hatte ein riesiges Problem, David. Ja. Die musste 36 T-Shirts verkaufen an ihre 2,6 Millionen Follower. Also sie wollte eine neue Modelinie, ihre eigene, weil das macht man ja jetzt so, wenn du Influencer bist. Brauchst du eine eigene Modelinie? Bringst du entweder ein eigenes Buch raus oder machst eine Modelinie. Und die Maßgabe war wohl, das sagt sie hinterher, weil man sah erst den Post, hier, ich hau meine neue Modelinie raus, kauft mal. Und dann hat sie einen großen Post gemacht, wo sie sagt, ich bin heartbroken. Ja, mein großer Traum, eine eigene Modelinie mit 18 herauszubringen, ist leider gescheitert, weil ich keine 36 Modestücke verkaufen konnte. Genau, weil anscheinend war der Deal mit dem Supplier, den sie hatte, oder wer auch immer da der Partner war, dass 36, was irgendwie so eine völlig seltsame Zahl ist, aber anscheinend war das der Break-Even-Punkt, wo es sich lohnt, dann in die Großproduktion zu gehen. Aber wer sagt wirklich, du 36 T-Shirts, das ist so, also ich meine, sie hat 2 Millionen Follower. Da sagst du doch nicht bei der ganz krummen, sehr konkreten Zahl. Vor allem hätten sie bei 35 wirklich gesagt, so okay, dann machen wir das ganze Ding dicht. Keine Ahnung. Aber 36 ist ja nichts. Ja, auf jeden Fall hat sie es nicht geschafft, 36 zu verkaufen. Sie hat das ist natürlich dann international durch die News gegangen. Instagramerin scheitert daran, 36 Shirts zu verkaufen. Wie scheiße ist Influencer-Marketing? Danach hat sie das nochmal korrigiert und meinte, nee, es waren 36 von jedem Stück. Von jedem Produkt. Und sie hätte wohl mehrere. Das heißt, insgesamt wären es irgendwie über 250 Sachen gewesen. Was auch noch nicht. Was auch wenig ist, aber, und das habe ich dann in ein paar Artikeln gelesen, das Ding ist halt, sie hat dann einfach gesagt, ich starte eine Modelinie, go, kauft meinen Scheiß. Aber diese Modelinie hat irgendwie überhaupt nicht zu dem gepasst, was sie sonst an Content macht. Also es war so völlig so, als würdest du jetzt morgen sagen, hey, David Hein bringt eine Modelinie raus, let's go. So, wobei, wenn ich eine Hemdenlinie rausbringen würde, ich glaube, das würde tatsächlich gut funktionieren. Mist. Ob sie das kaufen, das ist ja immer so eine Sache, weil habe ich ja schon auch mehrfach, glaube ich, hier gesagt und auch immer mit anderen besprochen. Es ist schon ein großer Unterschied, ob du ein Influencer bist, der seine Community aktiviert und aktivieren kann, oder jemand bist, der sagt, so wie ich, so Community, ne, ich mag dieses Wort gar nicht. Also ich würde, es gibt ja keine Behind-Community oder Lästerschwestern-Community. Wir haben zwar dieses Reddit, aber ich sehe das immer so, wir haben Hörer, Punkt, oder ich habe Zuschauer, Punkt. Und würde aber nicht sagen, das ist die Bro-Army. Dann ist es auch super einfach zu sagen, hey Bros, hey Bees, so wie Dagi B das ja macht, ich bringe meine Modelinie raus, da habe ich so und so viel lange ganz viele Kinder in armen Ländern die Hände wundknöpfen lassen, kauft das jetzt oder Dagi B. Oder mit Bilou hat das ja auch. Bilou, genau. Wie heißt die? Bibis Beauty Palace. Man, ganz viele Kaninchen sind gestorben, damit die Produkttests an meinem Schaumstoff irgendwie getestet werden konnten. Aber kauft mal Kids, dann funktioniert das, glaube ich, sehr viel besser. Es funktioniert dann halt meistens nicht, wenn das Produkt, und es war in dem Fall so, das völlig fremd ist, oder du halt. Ich glaube, bei Instagrammern ist es auch nochmal schwieriger, weil die diese Connection zu ihrer Community gar nicht haben. Ich glaube, auch direkter Abverkauf ist über Instagram schwieriger, wenn du nicht direkt so eine Shop-Integration hast, weil die Leute, du kannst, hast in der Beschreibung keinen klickbaren Link, das heißt, du musst dann wahrscheinlich in die Bio gehen. Oder mit Stories arbeiten. Oder mit Story, dann musst du da drauf klicken und da dann in den Shop gehen und das ist dann meistens mobil und dann kannst du dir die Kleidung dann irgendwie nur klein angucken und so. Also, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch daran liegt und ob es dann vielleicht auch daran lag. Ich habe mal in die Kommentare geguckt, ne? Die hat dann relativ viele Fotos, wo sie halt im Bikini rumsteht und die Kommentare da drunter sind natürlich nur von irgendwelchen ekligen Männern, die halt kommentieren, so, oh, du siehst so heiß aus, oh, du siehst ja aus, als wärst du 14, finde ich trotzdem geil, weil die ist halt 18 und sieht super jung aus. Also ich kann mir vorstellen, dass da halt viele creepy Männer dabei waren, die jetzt nicht unbedingt Interesse hatten an Frauenmode, die sie dann kaufen wollten. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn Katja Krasewitsch eine Tischdeckenkollektion rausbringen würde, würden sich wahrscheinlich auch viele sagen, so, ach, na ja, ob ich das unter mein Kaffeeservice mache, man weiß es nicht. Ich habe ja tatsächlich in mehreren Artikeln dann gleich gelesen. Sind immer diese Häme, die da mitschwingen. Ja, nicht nur das, sondern auch dieser, da wird der Untergang des Influencer-Marketings ganz schnell heraufbeschworen. Also klar, wirkt das schon ein bisschen witzig. Also ist, glaube ich, schon von als Außenstehender ist das, glaube ich, ganz viele warten darauf, dass diese Blase platzt. Und wir sagen ja hier auch immer wieder, Blase platzt. Oh, so schön. Das sagen wir immer wieder. Wir sagen ja immer wieder auch, dass wir selber, oder ich zumindest, glaube fest daran, dass sich zumindest dieser Preiskampf konsolidieren wird. So, weil ganz viele Situationen irgendwie entstehen, und wir sehen das ja auf YouTube ganz oft. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder einige Leute gesehen, die zur E3 eingeladen wurden, wo ich mir denke, die tatsächliche Reichweite, die sie imstande sind zu leisten, rechtfertigt nicht mal den Flug, den sie da bezahlt bekommen. Aber offenbar haben das immer noch diese ganzen PR- und Marketingfirmen, kriegen das auch immer weniger mit oder haben diesen Überblick einfach nicht mehr und kaufen so Pakete von Influencern. Deswegen kann man das, wenn man das von außen beobachtet, schon, glaube ich, immer mal wieder kritisch betrachten. Aber das Influencer-Marketing boomt trotzdem nach wie vor und besser denn als je. Und auch zu Recht, weil das ist halt immer noch günstiger als andere klassische Werbemaßnahmen. Die du auch nicht tracken kannst. Und wenn du es gut machst, das ist halt genau das Problem. Ne? Also du kannst halt Influencer-Marketing nicht abschreiben, weil du sagst, hier hat irgendjemand random versucht, an seine Zielgruppe aus creepy alten Männern, ist meine Theorie, Mode rauszuhauen, die nicht mehr zu der Mode passt, die sie normalerweise auf ihrem Instagram-Account trägt, und hat sich dann gewundert, dass jemand so viel Mode trägt sie auch nicht. Und dass sie auch über Instagram versucht, direkten Abverkauf zu erzielen und das nicht geschafft. Okay, Influencer-Marketing ist tot, völliger Quatsch. Eine andere Produktlinie, wenn wir gerade drüber sprechen, die aber gerade ein Problem hat, ist die von Jojo Siwa. Riesig in den USA. Wieder nichts von gehört. Ist 16 Jahre alt, wo ich erstmal fragen musste, darf die eigentlich schon einen YouTube-Account haben? Ja, die hat 9 Millionen oder über 9 Millionen Follower auf YouTube, 8 Millionen auf Instagram. Die ist so ein bisschen, ich würde das mal vergleichen mit so Miley Cyrus. So, die macht halt so Teenie. Also Miley Cyrus zu ihren Disney-Zeiten. So quiekige Videos, wo sie, also auch viel Musik, und ist da bunt angezogen, hat, hat so die ganz viel Glitzer im Gesicht. Also, Teenage Winter, ja, Teenage la, la, la, Summer. La, la, la, Jungs sind toll, ich liebe Jungs. Woo. Und dieses Video will ich von von mir sehen. Von Mitarbeiter. Ja, genau. Und die hat auch eine eigene Make-up-Linie, damit man sich genauso bunt anmalen kann, wie sie sonst aussieht. Stellt sich raus, muss komplett zurückgerufen werden, ist Asbest drin. Wir haben tatsächlich kurz überlegt, wie ist das denn möglich? Wie ist das Asbest in das Make-up reingekommen? Hat die in der DDR einfach in so einem alten DDR-SED-Funktionärsgebäude ihr Make-up herstellen lassen? Nein, das haben wir jetzt auch erst lesen müssen. In dem Puder? Ja. In dem Puder ist ganz oft Kalkstein und der hat in manchen Fällen, je nachdem, wo man den abbaut, ein natürliches Vorkommen von Asbest. In Tschernobyl zum Beispiel könnte man den doch abbauen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht Asbest das Problem. Irgendwie ist meine Tochter radioaktiv verseucht, seit sie sich das Puder von Jojo. Jetzt leuchtet sie im Dunkeln, so wie Jojo Siwa. Ja, endlich können wir unsere Alarmanlage abends abstellen. Wieder Strom gespart. Ja. Ja, das ist auch ein schöner Fall, ja, wie ich finde. Auch eine weitere Story, wo eine Influencerin im erweiterten Sinne diese Woche planlos rüberkam. Gwyneth Paltrow, ja. Paltrow. Bekannt aus ganz vielen Filmen, aber unter anderem auch als Pepper Potts in Iron Man. Die war zu Gast in einer neuen Serie von Jon Favreau, der Regisseur unter anderem von Iron Man, der aber auch Happy, also den Fahrer von Iron Man in den Avengers-Filmen spielt. Und der hat ja mal in diesem Film Chef mitgespielt, so ein Koch-Ding. Und daraus hat er jetzt eine Koch-Sendung gemacht, ich glaube auch für Netflix oder so. Chef-Show. Und Da ist sie als Gast in der Kochsendung. Das Witzige ist sowieso, wenn du dir die Gästeliste anguckst, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Tom Holland. Also alle Leute, die quasi am Set einen Raum, also so sieht das auch aus. Ja, das hat er auch gemacht. Also der erzählt das auch in der Sendung. Der nimmt diesen Koch einfach mit zu den Drehs. Ja. Also, und dann kochen sie im Nebenraum mit den Stars aus den Filmen, bei denen er gerade am Set ist, für seine Sendung. Ja. Das ist auch produktionell, macht das voll Sinn. Ja, klar, er sitzt ja gerade an der Postproduktion vom König der Löwen. Das ist ja auch so eine Produktion, wo du im Grunde, ich würde mich wundern, wenn es überhaupt jemals einen Dreh gab. Also wahrscheinlich ist es einfach nur, bei Motion Capture müssen die auch nicht machen, wenn es reine Tiere sind. Das ist komplett digital. Dann ist er halt nur mit den Synchronsprechern zusammen und wird wahrscheinlich neben dem Synchronstudio direkt sein Kochstudio hingemacht haben. Ja. Sieht so aus. Und in dem Gespräch mit Gwyneth Paltrow kommt ein sehr interessantes Ding zusammen. Da meint er dann so, Homecoming. Homecoming, ja. Wo wir beide auch drin waren. Und sie so, ich hab nie in Spider-Man mitgespielt. Ja, und doch. Er so, doch? Doch, es gibt diese eine Szene. Nee, ich habe in Iron Man mitgespielt. Nee, in Avengers. Du warst in Spider-Man, das ist so eine Rolle. Und sie ist wirklich, also du siehst es auch in ihrem Gesicht, sie ist fest davon überzeugt, also, dass sie nicht in diesem Film mitgespielt hat. Ja. Und dann erklärt er ihr die Szene und sagt so, ja, am Ende, wo Tony da steht und dann kommt Tom Holland dazu und dann sagt sie, ach, das war für Spider-Man. Und dann bricht dieser Clip ab, der wirklich viral gegangen ist diese Woche und du hattest mir das geschickt, du fandest das sehr lustig. Ich habe da überhaupt gar nichts Skurriles dran gefunden, weil ich gebe dir 100% dass genau das die Art und Weise ist, wie die diese Marvel-Filme produzieren. Weil sie ist ja zum Beispiel in Infinity War auch. Ganz am Anfang läuft sie mit Tony Stark durch den Park. Dann kommt Doctor Strange, sagt so, wir müssen schnell nach New York, hier bla, Thanos. Dann geht er in dieses Tor und dann ist sie ja nicht mehr zu sehen. Du hörst nur noch ihre Stimme. Und in Endgame ist sie ja auch für 2-3 Szenen zu sehen. Und ich würde wetten, dass die an einem Tag all das abgedreht haben. Also, dass die Gwyneth Paltrow buchen, ihr sagen, hey, du bist hier, ist so ein Paketding. Das sind die Marvel-Avengers-Dinger. Und dann pflücken die sich das raus und machen das an die Filme ran und sie weiß am Ende überhaupt nicht, wo sie zu sehen ist. Ja, es hört sich schon so an, als wäre das ein separater Dreh gewesen, so wie John Favreau das da irgendwie vorschlägt. Aber das glaube ich nicht. Selbst wenn du einfach nur hingehst und du drehst an dem Tag ganz viel ab, guckt die Filme nicht im Kino machen oder ganz irgendwo? Viele nicht. Also es gibt super viele Schauspieler, die du im Interview immer wieder liest, die sagen, ich kann mich selbst nicht sehen, sagen ganz viele. Und es sagen auch ganz viele, dass sie das danach nie geschaut haben. Wie kannst du denn nicht wissen, dass du Teil eines Films im größten Medienfranchise der Geschichte ist? Auch wenn sie pro Tag gebucht haben, kriegt die für den Film separat sicherlich. Die hat dafür, dass sie da mitgespielt hat, die Millionen bekommen. Hast du doch gar keinen Überblick mehr drüber. Hast du ja keinen Überblick mehr drüber. Ich habe heute mal 4 Millionen extra bekommen. Ja, keine Ahnung, welcher Film das war. Nehme ich mal mit. Ich fand's lustig. Ja, was nicht so lustig war, ist eine Sache, die ich diese Woche, die mich aufgeregt hat. Es ist nämlich, falls du es nicht mitbekommen hast, Frauenfußball-WM. Mhm. Ja, die haben gerade was ich mitbekommen habe, dass sie den Auftakt gewonnen hatten. Und zwar nur deswegen, weil die Bild geschrieben hat, FIFA Frauen-WM 2019, hässlicher Auftaktsieg dank unserer Hübschesten. Also da wird mit wehenden Fahnen wird der Sexismus aus allen Rohren geschossen. Ich habe gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. Und da hast du mir erst erklärt, dass die Dame, die das das Tor geschossen hat, die ist hübsch. Die ist hübsch. Das wollen die damit sagen. Das ja, ist die Hübscheste aus dem Team. Ich dachte erst, die heißt vielleicht Julia Hübsch oder irgendwie sowas. Ja, die heißt Julia Gwin. Ja. Und es gibt noch viel weitere Artikel. Bei der TZ haben sie dann aufgeklärt, denn da haben sie sich gleich gedacht, Journalismus, das können wir auch. Wir gucken doch mal auf Instagram und schauen einfach, was sie für Bilder gepostet hat. Und haben sie zwischen unendlich vielen Fußballbildern ein einziges Foto. Wir haben das nachgeguckt. Wir sind auf Instagram gegangen, es gibt wirklich ein einziges Foto, wo sie ein bisschen Ausschnitt zeigt. Eins. Und das ist auch, also es ist in keinster Weise skandalös. Genau. Überhaupt nicht. Sie ist einfach eine ganz normale Frau, die was ganz Normales anhat. Überhaupt nichts, was man in irgendeiner Form, ist auch egal. Und wenn sie wenig anhätte, könnte man nichts dran ansetzen. Aber was macht die TZ draus? Und statt über die sportlichen Errungenschaften zu schreiben, schreiben sie: Julia Gwin, so heißt, zeigt sie sich bei Instagram, Hashtag FIFA WWC. Mit diesem Bild, wo sie ein bisschen Ausschnitt hat als Thumbnail. So, also da wird gar nicht erst versucht, auf die fußballerischen Errungenschaften zu gehen. So heißt, zeigt sie sich. Darf sie das? Woanders gibt es dann Rassismus in der Sportschau. Ja, weil sie über China, ne? Hat der Kommentator zum 1-0 gesagt, bei Peng hat's Pang gemacht. Ja, auch, genau, die Torwärtin hat auch irgendjemand so einen Tweet rausgehauen, so, haha. Chinesische Mauer 2.0. Da werden die Chinesinnen gelb vor Neid. Das ist ja wohl richtig räudig. Alter. Wow. Oh, Kotz. Und irgendeine Wangen dazwischen. Gab einfach gute Witze, wenn die Torwärtin Peng heißt und die Gewinnerin Gwin, ne? Da kann man richtig gute Artikel schreiben. Es knallt, pass auf. Abwehrpatzer Deutschland, Riesenchance für die Chinesen. Yang steht allein vor dem Tor, verpasst aber die Führung, die Entstehung zusammengefasst. Drei Chinesinnen mit dem Konterpass. Das war jetzt ein Tweet von irgendjemandem. Ja. Ach, das finde ich auch gar nicht rassistisch. Das ist ja mehr eine Anspielung an ein klassisches Kinderlied. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt auch Leute, die sich beschweren, dass oben in der rechten Ecke Frauenfußball-WM steht. Und nicht Fußball-WM. Und nicht einfach Fußball-WM. Du hast auch gerade Frauenfußball-WM gesagt und nicht Fußball-WM. Ja. Ich bin Teil des Problems. Teilweise, ja. was ich sehr süß fand, also das heißt süß, ich fand es sehr lustig, es haben sich mehrere Leute auf Twitter darüber aufgeregt, dass das Frauenfußball von einem Mann kommentiert wird, weil der hat ja keine Ahnung und kann dazu nichts sagen, um sich quasi darüber lustig zu machen, als das bei der Männerfußball-WM passiert ist, dass sich darüber aufgeregt wurde, dass eine Frau mal kommentiert hat. Ja. Fußball-WM, wie immer, da kommen dann immer die geilsten Sachen auch irgendwie wieder aus dem Hintergrund. Ich finde diesen Instagram-Journalismus so krass. Ich habe das ja hier schon mehrfach gesagt, dass ich das so witzig finde, wenn jemand irgendwo in so einer Social-Media-Abteilung bei der Bild oder so oder bei Promiflash gesehen hat, XY ist Madame Z entfolgt, die sind getrennt oder sie folgen sich jetzt, sie sind zusammen. Aber man macht halt einfach aus Instagram, das war ja jetzt auch ganz viel so bei der Rezo-Debatte, wo die Zehntausende von YouTuber-Instagrams durchgeguckt haben und sich die ganzen Urlaubsbilder rausgesucht haben. Ich habe so, es gibt ja seit Tagen irgendwelche Verschwörungsvideos, die mir auch in die Da kommen wir gleich noch zu, weil da haben ein paar Politiker auch mitgemacht. Ja, das können wir gerne machen, weil ich werde die ganze Zeit von irgendwie, ich weiß nicht, Oliver Jannich oder so heißt der Typ, der in einem Video jetzt erstmal aufklärte, dass es ein großes Verschwörungsnetz gegeben hätte. Der war auch nicht der Erste, das gab's schon. Ja, das ist auch so geil. Also richtiger Quark. Und jetzt hat er alle 90 YouTuber, die unterschrieben haben in dem Statement, zu einer Klimadebatte eingeladen. Ich habe eine Nachricht bekommen, wo dann mir jemand geschrieben hat, Oliver Jannich lädt dich ein, er möchte gerne mit dir über Klima reden. Und in dem Video sagt er schon wieder so dumme Sachen, dass ich dachte, also meine Zeit, wenn ich mich da eine Stunde lang einbuddeln lasse, dann habe ich sie immer noch wertvoller verbracht, als mit diesem Typen darüber zu sprechen. Das ist wahnsinnig witzig. Aber wie gesagt, da gab es ganz viele, die sich dann Bilder rausgesucht haben. Ja. Meine Güte, sucht euch ein Leben. Ja. Was war denn da bei mit den CDU-Leuten? Also es gab ganz, ganz viele Aufreger diese Woche aus der Politik. Es ist wirklich so, als hätten die sich gedacht, lass mal weiter den Rage auf uns ziehen. Es war ja schon so, dass ich eigentlich gedacht habe, hey, nach der Europawahl ist diese Debatte mit der CDU ja durch. Also die müssen jetzt einfach nur noch das Wahlergebnis abwarten, dann vielleicht ein oder zwei Beiträge darüber, warum es schlecht ausgefallen ist. Und dann ist das Thema tot. Dann kommt Annegret Kramp-Karrenbauer und haut dieses Ding raus mit, wir müssen irgendwie YouTuber-Meinungen im Internet besser kontrollieren. Und es hört nicht auf, ne? Also jetzt in der letzten Woche hat der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, der auch bei der CDU ist, so eine Wettergrafik von der AfD geteilt und bei der Tagesschau nachgefragt, weil die AfD hat quasi in den Raum gestellt, dass die Tagesschau ja quasi Hetze betreiben würde gegen das Klima, weil sie früher, so vor 10 Jahren, im Wetterbericht wären die Zahlen, wenn es irgendwie 30 Grad war, stand halt einfach 30. Und jetzt heute haben sie den aktuellen Screenshot aus der Tagesschau geholt. Da war die 30 rot. War doch ja, schon immer so. Nee, nicht laut der AfD. Früher war die weiß und jetzt ist die rot. Das heißt, heute wird symbolisiert durch die rote Farbe, dass es eigentlich schlimm ist, wenn es 30 Grad ist. Aber früher war es nicht heiß, wenn es 30 Grad war. Deswegen war es nicht rot. Also ist das ganz offensichtlich eine Agenda. Also es war immer so, ich erinnere mich, als Kind war das ja, schon das so. Ja, das ist nämlich das Ding, hat sich dann auch rausgestellt. Es gibt auch so einen geilen Account, der Tagesschau vor 10 Jahren, vor 20 Jahren macht, hat das dann rausgekramt. Und natürlich war das früher auch schon so. Die haben einfach nur irgendeinen Screenshot von irgendwas anderem genommen, wo halt das nicht so farblich eingefärbt war. Auf jeden Fall hat das aber jemand, der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, hat dann bei der Tagesschau nachgefragt und gesagt so, wie kann das denn sein, dass das inzwischen anders ist? War gar nicht anders. Also anstatt die Fakten mal zu prüfen, hat das rausgetwittert, hat dafür auf den Sack bekommen. Dann kam Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, und hat ein Video gedreht mit Nestle, was dann sozusagen eigentlich einfach wie nur so wie so ein Werbevideo auch Werbevideo. Das haben sich auch ganz viele Leute so kritisiert, da können wir gleich noch drüber reden. Aber es war einfach mal so ein Video, wo sie halt einfach sagt, so, ja, Nestle, voll geil, die reduziert Zucker um 5%, super Sache, geil. Und dann hat der Nestle-Geschäftsführer oder wer auch immer da saß, dann auch noch gesagt, ja, wir sind voll toll, Nestle ist super und wir machen jetzt das alles und wir unterstützen die Umweltministerin. Also es war halt offensichtlich so ein ganz klares Lobby-Ding. Und das haben wir Nestle, die halt als Unternehmen jetzt nicht unbedingt den geilsten Ruf haben, dafür hat sie dann auf den Sack bekommen. Und ihre Reaktion darauf war schon wieder genau die Art und Weise, wie man nicht reagieren darf. Ja. Nicht auf Twitter, nicht als Politiker oder vielleicht auch gar nicht generell. Einfach direkt als in die Verteidigungsposition gehen, den Leuten vorwerfen, sie hätten alle nicht verstanden, worum es ging. Sie hätten keine Ahnung. Es geht doch hier um Zuckerreduktion. So, ihr seid alles nur Hater. Wollt ihr etwa nicht, dass der Zucker reduziert wird? Ja, überhaupt sozusagen dieses Whataboutism, ist nicht mal Whataboutism, es ist nur dieses sozusagen, Leute kritisieren dich für eine spezifische Sache und du sagst, ja, aber wollt ihr denn nicht diese ganz andere Sache? Ja, darum geht's nicht. Ja, Leute haben dich kritisiert, weil du hier Nestle bewirbst und das nicht unabhängig ist. Das war damals bei der Artikel 13-Debatte ja auch so. Wenn man die Leute kritisiert hat, die dann als zu Schreihälsen wurden, dann hieß es dann direkt so, na, aber willst du denn, dass Artikel 13 durchgesetzt wird? Das hat nichts miteinander zu tun. Das sind, hast du das mitbekommen mit Aldi? Die jetzt Plastiktüten für 1 Cent verkaufen. So, da gab es auch ganz viele Reaktionen, wo dann, ich glaube, Bohemian Browser Ballett schrieb dann so eine Liste mit, die man als nächstes dann machen könnte. Ja. Zum Beispiel 1 km/h weniger auf der Autobahn fahren, um die Natur zu schützen. oder das Klimaabkommen einen Tag schneller nicht erreichen. Ja. Also sehr, sehr schön. 2049 an Weihnachten. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus, wir wollen ein Zeichen setzen, aber haben wahnsinnig Angst, dass wir unsere ganzen Kunden, du würdest ja nicht zu Aldi gehen, wenn du nicht ohnehin auf jeden Cent achten würdest, vermute ich. Oder wahrscheinlich, weil du in der Gegend von einem Aldi wohnst. Aber da haben sie, glaube ich, zu sehr Angst, die Kunden zu verlieren. Warum machst du das? Einfach Stofftüten kaufen, das ist ja jetzt nicht, also vor allem am Ende des Tages, wenn du überlegst, selbst bei 1 Cent, wenn du eine Stofftüte über 2 Jahre benutzt und du gehst einmal in der Woche einkaufen, ist es wahrscheinlich trotzdem billiger, die für 30 Cent eine Stofftüte zu kaufen, als 30 Mal eine Plastiktüte. Ging es da nicht um die Obsttüten? Weil ganz viele Farben ja, aber auch da, wir haben so einen Stoffbeutel. Das ist wirklich, kann ich empfehlen. Wir sind auch noch nicht weiter fertig mit der CDU. Die haben mich in einer Woche noch mehr gemacht. Dann kam nämlich noch Seehofer und hat erklärt, dass er herausgefunden hat, dass er als Innenminister gerne jetzt Gesetze möglichst kompliziert macht, damit sich die Bevölkerung nicht mehr aufregt über das, was da drin steht. Denn umso komplexer es ist, umso weniger versteht man es natürlich. Und dann kann man da Sachen reinschmuggeln und die Bevölkerung kriegt es gar nicht mit. Das hat er öffentlich gesagt. Und natürlich haben sich Leute darüber aufgeregt. Also, was für Eier man haben muss, um sich da hinzustellen und zu sagen so, ja. Das muss dann das ist einfach Horst Seehofer. Und dann kam nämlich das Nächste jetzt noch, das passt jetzt wieder zu dem Wieso-Thema. Ein CDU-Politiker hat das geteilt, mehrere andere haben das dann auch geliked und weiter, auch jemand von der FAZ, der dafür auch auf den Sack bekommen hat. Ich hatte das auch. Ein Journalist, der da arbeitet. Und zwar haben die dieses Video geteilt von diesem Kollegen, der übrigens, das finde ich auch sehr geil, da hat jemand auch wirklich nicht sein Research gemacht, der normalerweise zum Beispiel dafür wirbt, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Ich hatte das auch auf Twitter gepostet, der ist schwulenfeindlich und ein Antisemit. Ja. Also der schießt gegen Moslems, der schießt gegen Juden Schwule und Israel. Und genau. Ja. Und dieserjenige hat dann. Der ist rechtsradikal. Der ist ein rechtsradikaler Typ und der hat ein Video gemacht, in dem er genau das gleiche macht, was jetzt in den letzten Wochen schon öfters mal von rechten Blogs auch gepostet wurde. Und zwar folgende geniale Recherche hat der gemacht. Der ist ins Impressum gegangen von Rezo und hat gemerkt, im Impressum von Rezo steht gar nicht seine Adresse, sondern Tube One. Tube One ist das Netzwerk, bei dem Rezo unter Vertrag ist. Die wiederum sind gekauft worden vor einiger Zeit von Ströer. Das hat doch dieser Ströer, Schrank-TV auch genau, gemacht. Dasselbe Video genau, haben so ganz, viele gemacht. Ja, und zwar, das ist so funktionierend, aber diese rechten Netzwerke. Das hat ja. Ein Blog hat diese Theorie in den Raum gestellt, Territum Datur oder sowas. Dann noch irgend so eine rechte Autorin. Und dann hat sich das verbreitet, da haben ganz viele YouTube-Kanäle das aufgegriffen, unter anderem der. Und das ist voll geil. Die erzählen alle das Gleiche, alle den gleichen Bullshit und stellen dazu Theorien. Also, mir hat jemand geschickt, er ist Hörer von den Nestor-Schwestern, hat diesen Territum-Dator-Artikel mir geschickt und meinte so: Robin, du machst doch so Videos, deck das mal auf. Rezo wurde vielleicht bezahlt von den Grünen. Und dann meine ich so: Hallo, hast du den Artikel über durchgelesen? Weil selbst der Artikel, weil die klug genug sind zu wissen, dass sie das nicht einfach so in den Raum stellen dürfen, stand da einfach nur: Rezo ist unter Vertrag bei Ströer. Ströer sucht gerade einen Influencer-Manager. Rezo ist bei denen als Influencer gelistet. Influencer-Manager machen Werbung. Könnte es also sein, dass Rezos Video Werbung ist? Man könnte vermuten, vielleicht wurde es eventuell bezahlt von jemandem wie, man könnte denken, eventuell, hypothetisch gesehen, die Grünen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, ne? Also, und dann schickt mir das jemand und sagt so: Robin, guck mal hier, die Grünen haben das bezahlt. Und dann haben das halt ein CDU-Politiker. Heribert Hürte. Ja, auch der hat das geliked, der hat das auch geteilt. Der hat der Heribert, ich habe mehr Likes als du, mehr Follower als du, Hürte, hat das, aber das war, es war auf nicht den habe ich reagiert. Aber das war nicht der Erste, der das groß war. Also, das sind Mitglieder des Bundestages. Das sind Abgeordnete, die sitzen im Bundestag, verbreiten Verschwörungstheorien von einem rechtsextremen YouTube-Kanal, dessen Beweislage wirklich. Also, das hatte ich schon bei Twitter gepostet. Sind die so dumm, dass sie nicht verstehen, wie das funktioniert? Das habe ich schon bei Twitter gepostet, weil sie ja konkret auch in den. Also, er schreibt, vermutlich wurde Rezo bezahlt. Das ist schon üble Nachrede. Da kommen wir in den Bereich von Strafe. Die sind halt als Politiker natürlich, haben die Immunität, die sie genießen. Deswegen kannst du nicht. Müsste man mal Gericht entscheiden, ob das wirklich das ist. Aber es ist halt. Also, ich würde vermuten, dass das schon üble Nachrede sein wird. Ich bin halt echt unsicher, ist das Verständnis von dem, was YouTube ist und wie Menschen. Also, es ist ja genauso, als würdest du sagen, Herbert Grönemeyer und Nena können keine eigene persönliche Meinung haben, denn die sind ja bei Universal Music unter Vertrag. Ja, ja. Oder zu sagen, keine Ahnung, Joko und Klaas. Robin Blase wurde von seinen Eltern. Dürfen nichts tweeten, weil die arbeiten ja bei ProSieben. Das steht nämlich bei Late Night Berlin im Impressum drin. Ja. Robin Blase wird von der richtig cool GmbH zu seinen Meinungen gezwungen. Ich habe gar keine Meinung. In Wirklichkeit alles bezahlt, denn ich habe eine GmbH, die im Impressum steht. Wow. Ja. Ja, ich glaube, diese Verschwörungstheorie. Das ist der einzige Beweis in diesem ganzen Video ist: Da ist ein Unternehmen in seinem Impressum und dieses Unternehmen vermarktet Influencer. Ja. Es ist und das muss heißen, das Video ist gekauft, weil alle Videos sind gekauft. Was ich von diesem Oliver Janich gesehen habe, ist, er behauptet, dass, weil Thilo Jung ist in einem Interview gewesen mit einem Typen, der früher das Politikressort, ich glaube, von einigen großen Magazinen betreut hat. Und Rezo sagt in seinem Video oder sagt auch an anderer Stelle, dass er sich hat helfen lassen. Also, dass er hatte vorher, das hat er mir auch mal gesagt, so dass er zum Beispiel MyLab und anderen das Video einfach auch geschickt hat, um zu sagen, ey, stimmt das alles? Sind die Quellen korrekt? Das, was ich hier sage, ist das eigentlich haltbar? Und das ist eine Sache, gerade bei so einem wichtigen Thema wie Politik, wo du halt einfach nicht vollumfänglich üblicherweise informiert sein kannst. Also, der Mainz hat so gearbeitet, wie Wissenschaftler oder Journalisten das normalerweise machen würden, dass sie ihrem Lektor oder dem Chefredakteur halt nochmal den Artikel vorher vorlegen, bevor er veröffentlicht wird. Ja, oder dass die Quellen Skandal. Befragen. Skandal! Ja. Also das finde ich echt frech. Und der würde sagen, Rezo sollte sofort seinen Kanal löschen. Das ist frech. Das und ist weil, frech. Weil dieser Journalist in einem Interview sagt, dass er das Video schon vorher gesehen hat, sagt er, hat Rezo nicht gesagt, dieses Video ist spontan entstanden? Kann es ja gar nicht, wenn das schon vorher rumgezeigt wurde. Das sagt er ja auch gar nicht. In dem Video sagt er, er hat 100 Stunden daran gearbeitet. Ja. Das ist halt ich finde es auch geil, dass wir immer noch darüber reden. Ja, weil diese Videos immer noch durch diese ganzen Netzwerke gespült werden. Und dieses Video, was ich von dem gesehen habe, hatte 70.000 Klicks. Und darunter in den Kommentaren stand nicht etwa als oberster Kommentar, was bist denn du für eine Pfeife, sondern, ach Olli, danke für deine großartige Arbeit. Arbeit, die du da geleistet hast. So, also das ist, da sind dann Leute, die das Gefühl haben, da hätte gerade jemand was aufgedeckt, obwohl es keine Quellen, keine Beweise und irgendwie so auch gar nichts gibt, womit du in irgendeiner Form rechtfertigen kannst, dass du diese Dinge überhaupt in den Raum stellen solltest. Aber ich muss sagen, Rezo hat meiner Meinung nach exzellent reagiert. Er hat nämlich diesen Politiker dann immer zurückgetweetet so, ich habe gehört, dass du mit Nippelklemmen gerne nackt zu Wham singst und dir währenddessen mit deinem Hund Oreo-Creme aus dem Bauchnabel schlecken lässt. Ja, Also es ist natürlich auch sehr in irgendeiner Form Er reagiert halt so, wie diese Leute das auch erwarten, nämlich so quasi kindisch. So. Also ich muss sagen, also am Ende des Tages zeigt er damit ja genau auf, was die nämlich machen. Nämlich irgendwelche unfundierten, völlige Quatschbehauptungen in den Raum zu stellen. Klar. Und damit, er übertreibt es vielleicht ein bisschen und lässt es vielleicht dadurch dann nicht so seriös darstellen. Aber um ehrlich zu sein, muss er derjenige in dem Moment sein, der seriös antwortet, wenn Mitglieder des Bundestages ihn mit irgendwelchen Lügen diffamieren? Weiß ich nicht. Definitiv nicht. Nee, ich glaube immer so, das hatte ich aber auch schon bei seinem Video gesagt, es gibt so diesen einen Schritt über die Grenze, den man sich in der Situation klemmen könnte, um noch seriöser, um noch also ich glaube, er wäre weniger oder was anderes, was heißt weniger angreifbar. Du siehst ja, dass die dümmsten Sachen finden. Also die das oder was heißt finden? Da sind ja die, da denken sich Leute einen Müll aus. Das ist unglaublich. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch dieses Statement nicht unterschrieben, weil ich gesagt habe, ich finde es nicht gut zu sagen, eine Partei nicht zu wählen. Ja. Aber was macht ihr da, Leute? Also, wie kann das sein? Ja. Was da, also jetzt auch immer und immer und immer wieder an Müll passiert, den diese Leute auf Twitter posten. Also, gibt's da noch niemanden, der in irgendeiner Form sagt, okay, Leute, passt mal auf, ich nehme euch allen jetzt erstmal eure Twitter-Passworts weg. Ja, aber die Parteichefin ist ja die, die noch den größten Müll verzapft hat, jetzt auch in der Vergangenheit. Also wen sollte es da geben, außer vielleicht Angela, die nochmal ein Machtwort spricht? Ja. Ich finde das erschreckend, zu einem gewissen Grad, die CDU und die SPD auch, ja, die sind jetzt hier weniger Thema, aber ich meine, das sind die zwei Parteien, die Deutschland regieren. Deutschland regieren und aber vor allem auch regiert haben, quasi zu sagen, immer in irgendeiner Form, seitdem es diese Bundesrepublik gibt. Ich finde es halt Und das jetzt aber auch mit so einer Erbärmlichkeit zu zerstören, das wird auch, finde ich, der Historie dieses Landes nicht gerecht und auch den tollen Politikern, die es gibt und die es davor gab, von allen diesen Parteien. Das ist halt also das Skurrile ist ja, dass dieses Video von Rezo am Ende dieser Partei, also der CDU, noch am wenigsten geschadet hat. Sondern die Aufarbeitung, die Reaktion, das ist, was am schlimmsten quasi nachwirkt. Und jetzt auch so Situationen, wie du vorhin sagtest, wo man dann halt anfragt bei der ARD, sag mal, waren die Zahlen bei euch nicht mal rot? Also die nachfolgende Generation, die das jetzt mitbekommt, auch durch die Lästerschwestern zum Beispiel, aber eben auch durch Twitter, die werden sich das alles merken. Und die werden am Ende des Tages irgendwann in der Wahlkabine sitzen und sich überlegen, sag mal, die Person war das nicht die, die nicht mal wusste, was für Drogen, was welche Mechanismen zum Beispiel in Portugal passieren und dass es da bessere Gesetze gibt und warum können wir das nicht einführen und so. Also diese ganzen Sachen, die da passiert jetzt sind, die Zeugen von einer Unprofessionalität, da muss man sich fragen, was ist bei den Politikern los und sollte man nicht das Ganze komplett einmal ersetzen, zum Beispiel durch Robin Blase, der ja, du könntest Politiker werden. Tatsächlich hatte ich mit Pete Smith mal gesprochen, der überlegt hatte, in die Richtung Die Pete-Partei zu gründen. Ja, vielleicht mal in die Richtung Politik zu gehen. So, ich glaube, das würde dem gut stehen, weil der ja auch so quasi aktivistisch irgendwie veranlagt ist. Also ich glaube nicht, dass er wird immer in seinem Bereich bleiben, aber ich würde mir von Pete auf jeden Fall wünschen, weil der meinte, der hatte so fabuliert mit uns im Gespräch, ja, wen könnte es da geben? Und da sagten wir fast einstimmig, ja, dich, Peter. So, weil er halt wirklich einer ist, der ist klug, der hat eine Stimme. Und der ist ja auch ganz gut vernetzt, unter anderem kennt er den Timo und noch ein paar andere Leute. Und so jemanden als Spitze von so einer jungen, neuen Bewegung könnte ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel. Ja. Also eine Sache, die ich in dieser ganzen Sache so ein bisschen schade finde, also es geht halt sehr viel um Rezo und unendlich wenig um die eigentlichen Themen, die dahinter stecken, nämlich wie können wir Kompromisse finden, um den Klimawandel aktiv zu stoppen. Das andere ist aber auch, abseits von Katja Krasavitsch mit ihrem Video, welche Politiker ich ficken würde, haben wirklich wenig YouTuber, also meines Wissens auch keiner, der mir jetzt direkt in den Kopf kommt, wirklich jetzt mal angeschlossen und halt auch noch abseits von ein bisschen Twitter-Aktivismus. Was ich gut finde, weil ich Videos glaube, zu produzieren. Ich würde mir tatsächlich mehr Videos wünschen zu den Themen auch. Ich glaube tatsächlich, da zieht bei den meisten dasselbe, wie ich das ja immer wieder sage. Dadurch, dass ich bei Politik einfach nicht denselben Wissensschatz habe. Aber den hatte Rezo ja auch nicht, bevor er sich halt informiert hat, sich Hilfe geholt hat. Das könnten ja jetzt andere YouTuber auch machen, sagen, pass auf, mir ist das und das politische Thema wichtig, muss jetzt auch nicht Klimawandel sein oder auch nicht, soll auch kein Zerstörungsvideo von irgendeiner Partei sein, aber einfach nur zu sagen, so, hey, mir ist zum Beispiel wichtig, dass in meinem Ort, keine Ahnung, Buxtehude, hier ein neuer Zebrastreifen hingemacht wird. Nee, keine Ahnung, ne? Und ich hole mir jetzt ein paar Politiker und ein paar Journalisten und mach mal irgendwas dazu. Also einfach generell zu sehen, hey, guck mal, die Politik hat jetzt das gerade auf dem Schirm, die Medien haben das gerade auf dem Schirm. Jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, da anzuknüpfen und zu sagen, okay, welche Themen sind uns denn noch wichtig? Oder auch, wenn man sagt, okay, lass mal mehr mit Fridays for Future machen oder mehr zum Thema Klima an Content machen und so weiter. Generell ist es ja total gut, wenn man sich zu jedem der Themen, die man ansprechen will, irgendwie immer jemanden ranholt. Ich habe das ja vorher häufig gemacht, dass ich in selbst so Film- oder Gaming-Sachen halt immer versucht habe, einen Experten ranzuholen, der mir was darüber erzählen konnte, weil das halt einfach viel besser gleich wirkt und es gleich nachhaltiger ist. Aber ich glaube, es gibt zu wenig, die diesen Anspruch auch haben. So, das ist das Ding. Eine Sache hat die Politik diese Woche sehr gut gemacht. Sie hat ein Influencer-Gesetz angekündigt. Ja, stimmt. Da war ich tatsächlich auch sogar eingeladen bei quasi der letzten Debattenrunde da Lobbyismus zu betreiben und denen so ein bisschen zu erzählen, wie das so für Influencer ist. Ich war tatsächlich bei dem Event dabei, wo das zum ersten Mal auch irgendwie angestoßen wurde, nämlich bei Frau Beer, unserer Digitalministerin. Mhm. Die mit dem Kleid. Da wurde schon drüber gesprochen, genau, vom Computerspielepreis, meinst du? Da wurde angesprochen, dass es ja diese Ungereimtheit gibt zwischen dem, was die Landesmedienanstalten, der Rundfunkstaatsvertrag und das Telemediengesetz zum Thema Werbung sagen und was in Gerichten entschieden wird aufgrund der Basis des unlauteren Wettbewerbs. Das kam, bevor dieses Gesetz jetzt kam, nochmal raus wegen diesem Julia Klöckner-Video. Da haben mich ganz viele Leute gesagt, oh, warte mal, ist das nicht Schleichwerbung, wenn die hier Nestle vertaggt und positiv drüber redet? Bei Influencern wird das ja abgemahnt. Also haben die tatsächlich das bei den Landesmedienanstalten gemeldet, ganz viele Leute auch in den Landesmedienanstalten haben gesagt, ja, wir prüfen das. Und die haben das geprüft und da kam raus, nee, ist keine Werbung. Also weil sie natürlich nicht davon ausgehen, dass Nestle Julia Klöckner Geld bezahlt hat und weil halt auch einfach viele Elemente, die, um es nach Rundfunkstaatsvertrag und nach der rechtlichen Einschätzung der Landesmedienanstalten als Werbung zu kennzeichnen, nicht gelten. Daraufhin habe ich aber wieder gemerkt, dass ganz, ganz viele Influencer anscheinend immer noch keine Ahnung haben, wie das mit der Werbung eigentlich funktioniert. Und was die Landesmedienanstalten überhaupt machen. Und was die Landesmedienanstalten überhaupt sind und wie das funktioniert. Also das finde ich super faszinierend, weil ich gedacht habe, wir wären da eigentlich weiter. Ich habe unter anderem mit Annie the Duck gesprochen, auch YouTuberin auf sehr Twitter. Sehr jung aus dem Julian Bam. Genau, die macht so ein bisschen Cosplay. Die hatte nämlich das gepostet und meinte so, warum gelten immer andere Regeln für die anderen? Basiert also auf die Info hin, dass die Landesmedienanstalten gesagt haben, nee, ist keine Schleichwerbung. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt nicht, weil laut den Landesmedienanstalten ist es auch keine Werbung, wenn du irgendeine Marke taggst. Das ist das Gesetz für unlauteren Wettbewerb, wo ein Verband die ganze Zeit dieses Gesetz nutzt, um dann Gericht zu klagen. Und auch unterschiedliche Gerichte haben da unterschiedlich entschieden. Das schien ja gar nicht so bewusst zu sein. Also auch viele haben sich darüber aufgeregt, nicht nur sie, dass sie meinen, so, ja, aber warum gelten da jetzt andere Regeln, wenn die Landesmedienanstalten das sagen? Nein, tun sie nicht. Die Landesmedienanstalten sagen das die ganze Zeit. Die Leute, die das nicht sagen, sind die Richter in diesen unterschiedlichen also, um es nochmal genau zu erklären. Es gibt ganz klare Regeln, die gelten fürs Internet genauso wie für den Rundfunk, wie Werbung gekennzeichnet werden soll. Wenn du Geld bekommst, musst du da Hashtag Werbung oder Produktplatzierung, je nachdem, was für eine Art das ist. Und da gibt es einen ganz tollen Leitfaden von den Landesmedienanstalten, wo das alles drinsteht. Ne? Auch wenn du Geldwerte Leistung bekommst, wie du es kennzeichnen musst und so weiter. Also wenn dir jemand jetzt irgendwie was schenkt und so. Das ist alles klar. Dann gibt es separat dazu den Verband für sozialen Wettbewerb. Ein Verband, in dem Abmahnanwälte drin sind und der ganz verschleiert ist. Und da stecken wohl diverse Verlage dahinter. Das ist aber nicht klar, weil dieser Verband das nicht offenlegt. Und dieser Verband hat es sich zur Mission gemacht, Influencern zu schaden und mit Abmahnanwälten Cash zu machen, indem die Influencern, wenn die irgendwo eine Marke taggen oder irgendwo eine Marke drin vorkommt, zu sagen, ja, warte mal, hast du dafür nicht Geld bekommen? Wir verdächtigen dich jetzt, dass du Geld dafür bekommen hast und gehen mit dir vor Gericht, es sei denn, du unterschreibst eine Unterlassungserklärung. Und wenn du das unterschreibst, kriegen wir Geld. Und wenn du danach nochmal irgendjemanden vertext, kriegen wir viel mehr Geld. Oder wir gehen vor Gericht und dann gibt uns das Gericht da wahrscheinlich auch recht und wir kriegen mehr Geld. Und die berufen sich nicht auf das, was die Landesmedienanstalten überwachen, sondern auf unlauteren Wettbewerb. Und unlauteren Wettbewerb ist was ganz anderes. Und das Argument, das die da nutzen, ist halt, dass sie sagen, okay, wir als Verlage oder sowas stehen halt in Konkurrenz zu Influencern mit der Werbung und wenn die das nicht kennzeichnen müssen und das ist, bei denen haben die eine kommerzielle Absicht. Und da haben Gerichte entschieden, in manchen Fällen völlig unterschiedlich, weil es gab einmal den Fall von Pamela Reif, da haben sie entschieden, ja, alles, was Pamela Reif macht, ist potenziell ein kommerzielles Interesse und auch wenn die ein Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Nestle, verteckt, dann gehen wir davon aus, dass sie das vielleicht sogar als Akquise nutzt, also dass Nestle ihr dann vielleicht Geld gibt, weil sie sehen, ach guck mal, die haben uns verteckt, jetzt machen wir mit dir mal eine Koop und das ist sozusagen Kalkül, dass sie die verlinkt, auch kostenlos und deswegen hat sie ein kommerzielles Interesse. Bei Kathi Hummels aber in München, ganz anderes Gericht, hat wiederum entschieden, nee, Kathi Hummels kann auf ihrem Kanal natürlich auch irgendwie privat auftreten und kommerzielle Sachen müssen halt dann kommerziell gekennzeichnet werden und private Sachen nicht. Also wenn sie da ihren Freund vertaggt oder ihren Mann, dann gehen wir nicht davon aus, dass ihr Mann, bekannter Fußballer Mats Hummels, ihr Geld gegeben hat, um sie zu verlinken. Und das muss sie dann auch nicht als Hashtag Werbung kennzeichnen, nur weil sie einen anderen Influencer verlinkt. Das ist die aktuelle Lage. Und sich das immer wieder spricht, sind halt alle, ist halt ein wahnsinniges Chaos. Genau, und jetzt aktuell ist die Lage folgende. Entweder, also man hält sich an die Regeln der Landesmedienanstalten und kämpft gegen den Verband für sozialen Wettbewerb, oder man sagt, okay, ich möchte ganz safe sein, ich möchte auch nicht abgemahnt werden von diesem Scheißverband. Ich tagge einfach alles als Hashtag Werbung, was natürlich auch im Interesse deines Medienanstalten überhaupt nicht gut ist, weil dadurch verschleierst du ja, was wirklich Werbung ist und was nicht. Also es macht es ja eigentlich intransparenter. Was dann jetzt dafür gesorgt hat, dass tatsächlich die Regierung gesagt hat, okay, dann musste ein Gesetz her, was dieses Thema unlauterer Wettbewerb quasi killt, dass nur noch die Landesmedienanstalten diejenigen sind, die sagen, okay, nach unseren Rechten, nämlich die eigentlich gelten, ist das so. Und wenn du kein Geld dafür bekommen hast, dann ist es auch keine Werbung, wenn du nicht irgendwie überschwinglich sagst, ja, das geilste Produkt auf der Welt, kauft. Und das ist jetzt das Influencer-Gesetz, das da in Planung ist. Und das finde ich tatsächlich eine gute Sache. Ja. Weil ansonsten müsste man. Das fordern wir seit einem Jahr hier. Genau, weil ansonsten müsste man wahrscheinlich warten, bis irgendwann das die nächsthöhere Gerichtsebene erreicht, ne? Vielleicht potenziell bis ganz nach oben. Das kann ja vielleicht Jahre dauern, ich weiß es nicht. Ja. Und dann muss man natürlich auch dann darauf hoffen, dass die Richter dann auch noch verstehen, was das überhaupt ist auf Instagram. Weil das ist ja auch noch ein Problem, dass viele Richter auch einfach gar nicht wissen, mit was sie da zu tun haben, sich dann auch einfach darauf verlassen, dass da vielleicht irgendwas Ominöses, wie bei Experte Rezo, vielleicht ist da eine Firma im Geheimen und hat ihm Geld gegeben. Aber theoretisch würde das ja bedeuten, dass das Klöckner-Video auch dem Verband für unlauteren Wettbewerb vorgeht. Sozialwettbewerb. Nein, weil unlauterer Wettbewerb kannst du ja nicht bei einem Minister irgendwie anwenden. Also ich glaube, da wo man tatsächlich vielleicht hingehen könnte, aber da hat hier auch Christian Solmecke schon ein Video zu gemacht und so weiter. Eine Sache, die vielleicht sich anbieten würde, ist, dass eben Konkurrenten von Nestle hingehen und sagen, ja, warte mal, warum macht die Ministerin hier Werbung für ein Unternehmen, aber wir als, keine Ahnung, deutsches Unternehmen, die Kakao her oder was weiß ich machen. Nesquik ist jetzt 5% weniger Zucker, aber was ist mit unserem Kakao? Deutscher Kakao aus Brandenburg, da ist nur 10% Zucker drin. Was soll das? Warum hat sie keine Werbung gemacht für uns? Und das ist dann aber eher eine Frage auch von Lobbyarbeit und auch davon, ne, ob sie dann, keine Ahnung, nachdem sie, wo man vielleicht nochmal anfassen müsste, ist, falls sie irgendwann nicht mehr Ministerin ist und dann bei Neste im Vorstand arbeitet, ob das dann nicht vielleicht problematisch wäre. Aber es gibt andere Gründe, warum dieses Video problematisch ist. Das ist aber nicht, weil sie es als Werbung hätte kennzeichnen müssen, sondern es ist, weil die Frage ist, darf eine Ministerin überhaupt so ein Video machen? Kennzeichnung hin oder her. Also das ist die eigentliche Debatte. Ich bin wirklich gespannt, wie oft wir über das Thema Werbekennzeichnungen und irgendwelche Marketinggesetze und so noch reden werden hier. Eine Sache, Influencer vielleicht nicht mehr. Eine Sache, die wir bei Reddit als Themenvorschlag bekommen haben, die ich aber so spannend fand, dass wir dachten, wir nehmen das mal auf, war das Thema Joe Trank. Ich habe von dem noch nie gehört. Ich auch nicht. Dir das geschickt? Du meinst, noch nie gesehen. war ein Typ, der wohl eine längere Zeit Videos auf YouTube gemacht hat, hat damit auch über 100.000 Abonnenten gesammelt, weil er in Videos gesagt hat, er hätte einen 0,8er Abi-Durchschnitt errungen, obwohl er vorher im Knast war. Ich habe mir jetzt keines seiner älteren Videos angeguckt. Ich weiß nicht, ob das Clickbait ist, ob er wirklich im Knast war. Aber ich glaube, also was auf jeden Fall klar war, er hatte vorher einen 3,6er oder 3,8er Durchschnitt und ist dann, hat sich hochgekämpft und hat darauf dann ein tatsächliches Business aufgebaut. Also ist dann zum Erfolgscoach geworden. Genau, er bietet so, so wie man das halt von all diesen, hatten wir auch bei Kollega, dieser Typ, mit dem er diese Erfolgsshow machen wollte, ne? Du kannst halt auf Mindsets die Website gehen. Genau, du gehst auf die Website, da gibt es dann ein PDF. Das kannst du kaufen, wenn du Mitglied wirst in dem Club, der dann irgendwie Geld kostet. Und dann kriegst du dieses PDF und da steht drin, wie du auch 0,8er Abi haben hast. Dann gibt es so eine Videoreihe, Videotutorials, du kannst Seminare buchen und dann wirst du am Ende richtig klug, weil der dir das beigebracht hat. Ich glaube tatsächlich daran, dass das in Teilen, also wenn du jemanden hast, der also Seminare und Coaches können ja auch dir gute Sachen beibringen. Das soll gar nicht so abfällig klingen. Und vielleicht hat er ja tatsächlich gute Lernstrategien und Zeitmanagement und das hilft dir, wenn du da, das ist ja wie Nachhilfe oder sowas, also jemanden zu haben, der dir beibringt, wie du besser lernen kannst, ja, wie du ja Strategien häufig, entwickelst. Das ist ja häufig so, auch so, ne, also, ist ja viel. Da kannst du auch Bücher zu kaufen und das so. Das ist so aber komisch. Du bist demotiviert, dann zahlst du 2000 Euro, setzt du dich irgendwo hin und sagt dir, sei mal mehr motiviert. Und dann gehst du da raus und sagst, jetzt bin ich voll motiviert. Ja, aber es gibt Leute, denen hilft das tatsächlich, wie Therapie oder sowas. Leute, die halt das einfach, brauchen, dass da jemand ist, wo sie das Gefühl haben, dass ja, der irgendwie jetzt auch eine Erwartungshaltung hat an sie oder dass sie in so einer Gruppe sind, wo alle gemeinsam sagen, ja, uns geht's allen scheiße, aber gemeinsam schaffen wir das jetzt. Also, aber häufig ist es das ja gar nicht, sondern du gehst einmal dahin und dann gehst du wieder nach Hause. Ja, dann nichtsdestotrotz war es dann so, dass dieser Joe Trank vor 9 Monaten plötzlich aufhörte, Videos zu machen. Ich glaube, er hatte noch einen Abschiedspost gemacht und hat dann ist wirklich spurlos verschwunden. Heute, beziehungsweise vorgestern hat er sich, heute, beziehungsweise vorgestern, ist auch sehr schön, hat er sich wieder zurückgemeldet mit einem Video namens Bin wieder da in Caps Lock. Und darin sagt er, guckt er 40 Minuten in die Kamera mit einem Affen auf der Schulter aus Plastik, literally ein Affe. Er hat fast nichts an, er steht irgendwo im Urwald und ist ganz offensichtlich sehr viel stranger geworden, als er das noch vor 9 Monaten war, weil er 40 Minuten erzählt, dass er gereist ist und dass er seinen inneren Drachen besiegt hat. Der innere Drache ist für ihn so, so ein Kampf gewesen gegen das, dieses Gefühl, nicht zu genügen. Ja, so das, was wir alle Menschen ja irgendwie haben, du genügst deinen Eltern nicht, du genügst in der Gesellschaft nicht. Und das ist für ihn immer der große Drache gewesen. Und den hat er jetzt auf seiner Reise bezwungen. Und dabei kichert er in die Kamera, macht große Augen, verzieht das Gesicht dabei. Und er springt völlig wirr. Also durch alle Gefühlslagen hindurch. Also das ist der Hauptkommentar, also wirklich jeder zweite Kommentar unter diesem Video ist Drogen. Welche Drogen hast du genommen? Weil er wirkt so, als wäre er wirklich so unglaublich dicht. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, also es ist auch gerade diese radikale Änderung zwischen dem Typ, der er ist, und er redet ja auch, also auch wenn also er sagt konkret zum Beispiel, dass er dieses ganze Erfolgsding, dieses ich will erfolgreich sein, ich will aber auch anderen Erfolg beibringen und dieses nur nach Anerkennung streben und nur Geld, Geld, Geld, das hat ihn regelrecht krank gemacht. Und wenn er jetzt zurückblickt, dann findet er das ganz eher. Er findet auch, dass er nur eine Rolle gespielt hat. Ja, genau. Er hat dann halt nur so getan, als wäre er dieser Coach. Und also er lacht. Was ich erstmal geil, also was ich erstmal als Aussage sehr geil finde. Ja. Ich finde es erstmal gut zu sagen, ey, ich bin zu mir, hab mir zu mir selbst gefunden, ehrlich, bin jetzt ehrlich mit mir. Aber es wirkt in diesem Video halt immer wieder so, dass das irgendwie fremdinduziert ist. Ob es durch äußere Einflüsse oder was wir tatsächlich annehmen, durch eine Krankheit, durch eine Psychose. Ja, er eine Psychose. Weil ich meine, es ist natürlich schwierig, also generell A, sind wir keine Ärzte und B, über ein YouTube-Video sowas zu diagnostizieren. Aber wir haben auch, so im indirekten Freundeskreis jemanden, der das hatte und habe da Geschichten gehört und es ist eine sehr ähnliche Wandlung gewesen. Und sowas kann natürlich auch durch Drogen irgendwie passieren. Drogen könnte auch irgendwie eine Rolle spielen. Bei Miguel Pablo hatten wir ein ähnliches Thema, wo quasi auch aber der war nur wirr. Also Joe Trank wirkt in dem Video sehr klar. Er wirkt vor allen Dingen sehr klar bezogen auf seine Gefühle, auch auf seine Weltsicht, seine neue. Also er sagt dann später auch, er hat das Spielen für sich entdeckt. Er ist einfach mal nach Neuseeland gegangen und hat da gespielt. Und hat sich, steckt sich dann einen Stift, einen Stock zwischen die Beine und sagt, oh, dann bin ich auf so einem Besen. Und lacht dann so völlig crazy. Also dann sagt er so, ich könnte jetzt auch ein Workout machen und dabei spielen. Und dann macht er irgendwie eine Kniebeuge. Und dann sagt er, und jetzt spiele ich Flöte. Und dann hat er plötzlich eine Flöte und spielt Flöte. Das ist so skurril. Und dann hält er plötzlich die Luft an und sagt für eine Minute lang nichts mehr. Ja. Und fängt dann wieder ganz klar an zu reden. Also das Ganze ist auch, also dieses Video, obwohl es 40 Minuten lang ist, ist strukturierter als das Rezo-Video zum Beispiel, das ein Skript hatte. Und das finde ich, es ist ganz schwierig zu sagen, erstmal ist für uns beide, die kein Verhältnis zu Joe Trank haben, weil wir den nicht kennen, deswegen ist es jetzt hier quasi über jemanden reden, der so eine Wandlung durchmacht, die im ersten Schritt erstmal gar nicht negativ sein muss. Also es scheint ihm ja auch gut zu gehen, also es ist ja auch schwierig, darüber zu urteilen. Selbst wenn er sich weggeballert hat jetzt 9 Monate und dadurch zu sich selbst gefunden hat oder erleuchtet wurde, dann scheinen Drogen in dem Fall tatsächlich mal was richtig Gutes bewirkt zu haben. Es schreiben auch sehr viele in den Kommentaren unten, dass er zwar strange ist, aber vielleicht auch nur deswegen strange, weil er nicht den Normen der Gesellschaft entspricht. Ja. Das ist ja immer so eine Sache, die ich auch, wo ich auch sehr stark zu stehe, auch mal ausbrechen aus Normen. Das gelingt mir auch nicht immer, aber ich finde, habe häufig Situationen erlebt, wo man mir sagte, du bist anders, und ich hatte nie das Gefühl, ich wäre anders, weil in dem Moment fühlte es sich für mich sehr richtig an, und dann kann es gar nicht so falsch sein, denke ich immer. Und er macht ja jetzt auch keine Werbung für Drogen, und er stellt da jetzt auch irgendwie weder eine Gefahr für sich noch für andere zu sein. Er sagt das auch nie konkret. Er sagt mehrfach so, er hat da Dinge probiert, und die, er sagt auch nicht, was er probiert hat. Also es kann auch Meditation oder so zum Beispiel gewesen sein. Die hätten ihm eine ganz neue Sicht eröffnet. Sagt dann auch so, er war verliebt und dann hat er Liebeskummer gehabt, und diesen Liebeskummer hat er dann aber hat er ausgelebt, und den hat durch Kunst hat er ganz vieles bewältigt. Und also die Dinge, die er sagt, sind eigentlich sehr schön, nur viele darunter machen sich halt auch Sorgen um ihn. Tatsächlich müsste man jetzt mal gucken, was kommt jetzt noch auf dem Kanal, aber wenn das jetzt ein Kanal wird, der die Dinge, die er vorher gemacht hat, also dieses Erfolgscoach und sei krass, sei du musst ein Tier in der Arbeitergesellschaft werden, du kannst dich bis ganz nach oben boxen, wenn der jetzt stattdessen propagiert, sei frei, mach was du willst, spiele mehr, dann finde ich das sehr viel geiler, muss ich sagen. Und dann ist das ein Kanal, den tatsächlich ich mir vielleicht sogar angucken würde. Ob er da jetzt doof kichert oder mal eine Minute die Luft anhält, ist mir dann fast schon egal, denn die Message ist eine gute, und er bleibt dabei ja sehr klar, wie gesagt. Also Ich glaube, das Einzige ist, dass sich viele Leute halt Sorgen um ihn machen. Ne? Also wenn da wirklich Drogen im Spiel sind oder eine Krankheit, dann ist halt eine Sache, um zu sagen, okay, pass auf, du lebst das gerade auf YouTube aus, und ähnlich wie bei Miguel Pablo ist das vielleicht nicht das Gesündeste, gerade wenn er noch in die Kommentare guckt und so weiter, dann sowas zu lesen. Deswegen, wir bleiben da dran und gucken uns das mal an, aber ihr könnt es euch ja auch mal anschauen. Es sind halt nur 40 Minuten, vielleicht werdet ihr auch erleuchtet. Oder ihr nutzt die Zeit und guckt, Hashtag Werbung, Tschernobyl. Die beste Serie aller Zeiten, wie IMDb sagt. Robin macht das nämlich jetzt auch dann gleich. Ja, ich bin sehr gespannt auf sky.lästerschwestern.com. Und jetzt als Rausschmeißer noch ein letztes Thema. Und zwar, einer der größten Twitch-Streamer wurde gebannt, weil er auf der E3 gelivestreamt hat, auf der Toilette. Er ist einfach reingegangen mit seinem Kameramann aufs Klo, wo halt unter anderem auch ein Kind am Urinal stand, das man halt auch erkennen konnte und so. Und dann ist er rausgegangen und ist aber danach noch zweimal wieder reingegangen. Es ist nicht so, als hätte er irgendwie aus Versehen vergessen, dass er eine Kamera dabei hat, sondern er hat sich dann bewusst dazu entschieden, mehrmals nochmal in dieses Klo zu gehen, da reinzufilmen. Daraufhin hat Twitch ihn jetzt gebannt, Dr. Disrespect. Dr. Disrespect ist doch auch einer von denen, die sowieso immer wieder negativ aufgefallen sind, oder? Ja, er hat so ein paar Sachen schon gehabt, hat auch so ein paar irgendjemand irgendwie in sein Haus reingeschossen. Und der ist einfach so ein Charakter, ne? Der wurde von Twitch gebannt, und die E3 hat ihn auch rausgeschmissen, dafür, dass er halt auf der Toilette filmt. Das finde ich krass, also so ohne Verwarnung dann gleich zu sagen, das ist halt hochgradig illegal. Das ist so, als würdest du irgendwie eine Kamera, vor allem die Leute wissen das ja auch nicht. Ist jetzt nicht so, hätte die Leute gefragt oder zensiert, das ist ja ein Livestream. Der ist einfach reingegangen, live, und hat Leute auf der Toilette gefilmt. Da wird gegen jedes Persönlichkeitsrecht verstoßen. Ich hatte tatsächlich Kommentare gelesen unter unterschiedlichsten Magazinen, die das aufgegriffen haben. Und da meinte einer, was sind wir denn für in einer Pussy-Welt mittlerweile groß geworden, wo man nicht mal mehr auf der Toilette streamen kann? wie man will. Da haben dann Leute gesagt, bist du scheiße oder was? Also ich meine, er ist ja nicht so, dass er sich auf der Toilette in der Kabine eingeschlossen hat und dann... Wisst ihr noch in den 50ern, als die Leute auf den Toiletten einfach richtig streamen konnten? Das war noch so eine gute Gesellschaft. Ja, das war noch richtig. Er schrieb dann sogar, jetzt haben wir hier Verhältnisse wie in Nazi-Deutschland, wo man auch nichts mehr durfte. Also solche Leute, die sind dann die, man auch nicht streamen auf der Toilette. Die dann hinterher Videos gegen Rezo verbreiten und sagen, danke für deine großartige Recherche. Du hast es wieder aufgedeckt. Und die Zahlen damals, die waren nicht rot. Richtig gut. Also das ist Dr. Disrespect. Hiermit kriegst du auch den Lester-Schwestern Disrespect von uns. Ja. So, gut. Und damit sind wir hier mit durch.